Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rios Wochensicht. Die Woche 3 2010 steht an. Und die Woche war voll mit interessanten Sachen. Ich habe ein paar herausgepickt, weil schon könnte man den Podcast wieder 4 Stunden machen oder so. Und das wäre jetzt auch nicht unbedingt viel interessanter. Aber ein paar Sachen sind mir dann halt eben doch ein bisschen aufgefallen, wie zum Beispiel, ich bin ja sehr aktiv auf Twitter und da ist mir wirklich sauer aufgestoßen, die Ankündigung, die Social2 gemacht hat. Social2.com ist ein Service, der, sagen wir mal, so ein paar Funktionen, die Twitter eigentlich von sich aus haben sollte, mit hinzufügt. Und die haben jetzt, also Twitter hat jetzt Auto Unfollowing untersagt und hat Social2 eben angehalten, das abzuschalten. Und das machen die auch. Ab 1. Februar gibt es kein Auto Unfollow mehr. Und das finde ich super bescheuert. Kommt gleich noch dazu, warum. Hab da natürlich gleich rumgeguckt, ob andere Dienste da vielleicht ein bisschen gleichgültiger sind und sagen, ja, egal, wir machen es trotzdem. Aber tatsächlich, die halten sich da alle dran, was Twitter ihnen geschrieben hat. Und auch die anderen Diensten haben dieses Auto-Unfollow rausgenommen. Und warum ist das schlimm? Also es ist so, Twitter ist ja mittlerweile, wie üblich, wo viele Leute sind, auch ein Paradies für Spammer. Und um diese Spammer zu entgegnen, ja, hatte man so ein besonders gutes Feature, das sich eben Auto-Unfollow nennt. Es funktioniert folgendermaßen. Die Spammer gehen nach dem Muster vor, um zum Beispiel selbst viele Follower zu bekommen, aber selbst nicht viele zu verfolgen. Aber die haben dann eben eben nicht der volle Glück, sondern machen das auch alles auch automatisch. Aber im Prinzip haben die dann Leute als Freunde hinzugefügt, also followed. Und dann, nachdem diese, weil man ja nett ist und das ist auch so gehört, eben auch zurückverfolgt, ja, following back, ja, und die haben dann, nachdem das geschehen ist, haben die einfach ebenfalls wieder unfollowed. Und das bedeutet dann, dass man zwar jetzt diesen Spammer verfolgt, aber der einen nicht zurückverfolgt. Das heißt, man selbst hat überhaupt gar nichts davon. Im Gegenteil, man kriegt dann nur nach einer gewissen Zeit Werbemessages ohne Ende. Und derjenige, der reibt sich jetzt eben die Finger, weil dieses Auto-Unfollow ja abgeschaltet ist. Man hat sich nämlich jetzt dagegen gewehrt, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt hier gefollowt werde und ich weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken soll. Sorry für diesen Anglizismus. Ja. Aber es geht nicht anders da ja, momentan. Weil das heißt ja eben mal follow. Ich kann das nicht direkt übersetzen mit verfolgen und ja, also es geht davon nicht. Also auf jeden Fall, bisher war das so, man wurde followed, dann hat man zurück followed. Ja, und dann hat er nicht Unfollow geklickt und die Automatik von Unfollow hat eben gesagt, so, der hat mich innerhalb von einer Woche gleich wieder unfollowed, so dann tue ich den auch unfollowen. Fertig. Und dann war praktisch alles wieder beim Alten, keiner hat einen Nachteil gehabt, wunderbar. Jetzt kommt Twitter und sagt, ja, Auto-Unfollowing ist verboten. Und das heißt im Klartext, weil man kann ja nicht alles manuell machen, das geht nicht, ja. Wer das macht, kennt Twitter nicht. Und ja, jetzt heißt es, diese Spammer, die followen ein, ja, aber man kann es nicht kontrollieren, man kann es nicht automatisch so machen, dass wenn derjenige aufhört, dass man eben auch aufhört, den zu followen und das, ja, das führt eben dazu, dass die Spammer sich jetzt wunderbar schön freuen, denn komischerweise ist Auto-Following nicht verboten, ja, also ich darf, weiterhin, wenn mich jemand followt, darf ich automatisch zurückfollowen. Ja? Und darauf spekulieren die ja auch. Ja. So. Ich weiß nicht genau, was der Hintergrund war und ob das wirklich die Absicht war von Twitter. Ich finde es halt total blödsinnig, das Auto-Unfollow zu verbieten, aber das Auto followen weiterhin zu erlauben? Oder stecken da vielleicht die Internet-Stars, die Twitter-Stars da drauf, also die Stars bei Twitter, ja, die kriegen ja auch offenbar ein bisschen Geld gezahlt dafür, dass sie twittern. Ich weiß es nicht genau, ich vermute es zumindest mal. Ja, weil die Leute kriegen natürlich ihre Follower sehr schnell, ja. Und auch diese Internet, sag ich mal, Memes, ja, diese Stars, die bekommen eben auch ihre Follower ziemlich schnell, weil die eben hingehen und andere Leute eben dann gleich followen und die followen zurück und schon, zack, geht's nach oben, bekannter Name, ah ja, das machen wir sowieso. Ja, und dann nehmen die das einfach wieder raus, haben wunderbar viel Follower, ja, und eben aber man selbst hat eben nichts davon. Es ist eine Einwegefreundschaft. Ja, das ist auch nicht im Sinne von Twitter, würde ich mal sagen. Und naja, gut, diese Internet-Celebrities und Stars, die dürfte das überhaupt nicht interessieren, weil die meisten tun sowieso niemanden zurückfollowen. Und ja, denen geht das sonst vorbei. Aber die kleinen User, für denen jeder Follower wichtig ist, die gucken jetzt in die Röhre. Warum ist es übrigens wichtig? Nur als Info für die Leute in Deutschland, bei denen Twitter noch nicht so ganz angekommen ist. Es ist einfach so eine Art, ja, wie soll ich das sagen, so eine Art Aushängeschild. Ja, wer viel Follower hat, ja, der bekommt auch leichter neue Follower, weil die Leute sehen, oh, der ist vielleicht interessant. Ich meine, wenn so und so viele tausend Leute dem seine Nachrichten lesen, dann ist es vielleicht nicht schlecht. Und gucken halt erst auch mal, was für Nachrichten da dran sind, dann bei dem verschickt werden. Ja, und während dann zum Beispiel Leute, die eben nur so 10, 20 Follower haben, ja, die sind total uninteressant, ja, die sind gleich wieder weg vom Fenster. Es ist ja auch so wie überall beim Internet, es hat nicht viel mit Twitter zu tun, ja. Blogs, die eben klein sind, die haben es wirklich sehr, sehr schwer, eben größer zu werden, weil die Leute, wenn die sehen, zum Beispiel Zugriffsstatistiken oder ähnliches, und sehen, ja, der hat nur so und so viele Leser in der Woche, ja. Und dann sagen die, ja, naja, komm, das interessiert mich eh nicht so fertig, ja. Wenn aber so ein Blog dann halt sehr besucht ist und da ja, ein paar tausend Leute pro Tag oder pro Stunde sich die Artikel anschauen und dann, ja, schwimmt man eben mal so mit in der Masse. Ist nun mal so, ist auch im Internet so, kann man wohl nichts dagegen tun. Nun ja, auf jeden Fall halte ich das für einen riesen Fehler von Twitter und ja. Ich werde mal gucken, was man dann so machen kann. Auf jeden Fall habe ich mal bei Tweetify oder wie die heißen, ja, genau, mich angemeldet, damit ich zumindest mal einfacher jetzt manuell Leute followen und unfollowen kann. Weil eins ist klar, wer unfollowt, der wird von mir sofort ebenfalls von meiner Followerliste runtergenommen. Das ist ja ganz klar. Einwegbekanntschaften gibt es bei mir nicht. Und für Spam-Missbrauch bin ich auch nicht zu haben. Und ja, alle SEOs, SEOs wohlgemerkt, ja. Nicht CEOs, ja. Also bitte, ne? alle SEOs können sich gleich verpissen von meinem Twitter-Stream. Ja. Um es mal klipp und klar zu sagen, habe ich überhaupt kein Interesse und die werden rigoros unfollowed oder geblockt. So sieht das aus. Nach diesen negativen Nachrichten, ja, gibt es aber auch noch eine positive Geschichte. Und zwar, man glaubt es kaum, von dem größten Videospiel-Konsolenanbieter zurzeit, nämlich Nintendo. Ist ja mit Abstand die meistverkaufteste Konsole, die Nintendo Wii momentan, gefolgt natürlich von der PS3 und der Xbox. Und jetzt hat ein Bekannter von mir, der Mo, der hat tatsächlich eine defekte Wii gehabt. Das kommt schon ziemlich selten vor, so eine defekte Wii. Aber es ist bei ihm halt passiert. Ja. Und dann hat er von diesem Angebot mit der Pauschale gemacht. Ich glaube, das kostet 79 Euro, weil seine Garantie ist schon längst abgelaufen. Ja. Aber man hat die Möglichkeit für eine Pauschale von, glaube ich, 79 Euro eben eine neue Wii zu bekommen, also eine Austausch-Wii, ja. Und das hat sehr, sehr gut geklappt. Er hat also einfach dieses angefordert, die Wii eingeschickt Und relativ schnell kam dann auch die Wii zurück. Und das noch hier nach den Nachfeiertagen, sage ich mal. Das ist schon erstaunlich, wie schnell das geht. Und das Fantastische daran war, dass zum Beispiel die gekaufte WiiWare und die Virtual Console Software gleich funktionierte. Also die haben alles wunderbar eingestellt, umgestellt und es gab überhaupt keine Schwierigkeiten, wie er zuerst vermutet hatte, bei der gekauften Software online, sondern das ging alles reibungslos und perfekt. Wahnsinn. Ja, also irre. Und ich meine, die Reparaturzahlen von der Wii sind wirklich sehr, sehr gering. Ja, das ist also, würde ich mal sagen, eine ziemlich robuste Konsole. Vielleicht auch deswegen diese hohe Geschwindigkeit und die, sagen wir mal, den überdurchschnittlichen Kundendienst, weil das Einrichten hier, das ist schon eine fantastische Sache. Also ich hätte jetzt gedacht, dass man selbst die neue Wii mit seinem Account verknüpfen muss und so, aber nein, das wurde alles gemacht. Wahnsinn. Respekt. Aber im Vergleich eben zu anderen, das war gerade jetzt am Sonntag, war ich bei jemand, bei einem guten Freund, und der hat tatsächlich seine Xbox 360 bereits siebenmal erneuert. Siebenmal. Das war seine siebente Xbox 360. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, also, ich meine, das Ding ist ja häufiger kaputt, als man es benutzen kann. Was soll das? Ein anderer guter Freund von mir hat ebenfalls seine Xbox 360 bereits zweimal eingeschickt. Der ist jetzt so frustriert, dass er gesagt hat, ich nehme das Ding nur noch, ja, für hinzustellen, für meine alte HD-DVDs abzuspielen. Er macht gar nichts mehr damit. Ja, weder spielen, noch irgendwie, war gut, online war er sowieso nie damit, ja, weil er hat das echt satt. Und das, ich meine, ich kann es ja verstehen, als siebenmal hätte ich das Teil nie umgetauscht. Ja. Nach dem zweiten Mal hätte ich das Ding aus dem Fenster geschmissen und das war's dann mit der Kundenbeziehung zu dem Teil. Ne? Nein, nein, nein, ich kann's echt nicht nachvollziehen. Es war übrigens nicht siebenmal umgetauscht, sondern das ist die siebte Konsole, die kaputt ginge, weil irgendwann wurde es auch, glaube ich, noch nicht mehr umgetauscht und dann hat er sich eine neue Xbox 360 geholt, die ich niemals gemacht. Aber naja, okay, was soll's. Und ja, von der PS3 hört man ja auch sehr, sehr viel an Reparaturen. Ja, sehr viel. Und da kommt eben auch noch dazu, dass in der Regel eben Sony da nicht ganz so kulant ist wie die anderen Firmen. Also da muss man schon etwas mehr ja, Aufwand betreiben, um da eben zu einer reparierten PS3 zu kommen. Jedenfalls nach meinen Informationen. Ich habe selbst eine Wii und eine PS3. Ich kann nicht sagen, dass ich mit der PS3 zufrieden bin, aber sie war zumindest noch nicht defekt. Ja, jetzt müsste ich hier auf Holz klopfen. So, ja. Ne? Und das ist ja, das ist halt so eine Geschichte. Ja? Was ist defekt, was nicht? Also abstürzen tut sie schon öfters mal, aber ich gehe einfach davon aus, dass es Softwareprobleme sind. Hardwaremäßig läuft soweit alles, ja, aber Software ist natürlich auch die Multimedia-Teile ist einfach schlimm. Aber das gehört jetzt hier nicht her. Ich mache vielleicht mal in einem Podcast dann ein weiterer ja, Bericht über meine Erfahrungen, die ja doch jetzt schon ziemlich ausgedehnt sind, über die Multimedia-Funktion der PS3 und da werde ich dann auch nochmal die Hände über dem Kopf zusammenschlagen bei dem, wenn ich mich da auslasse, dann drüber. Auf jeden Fall scheint Nintendos Kundenservice ganz gut zu funktionieren. Respekt. Und ja, ich hoffe, dass ja auch bei Amazon vielleicht mit dem Kindle der Kundenservice in Deutschland dann so gut funktioniert wie bei Nintendo. Denn Amazon hat jetzt wirklich endlich mal seine Plattform freigegeben für deutsche Bücher auf dem Kindle. Ja. Und jetzt werden sich manche wundern, ja, wieso, den gab es doch sowieso schon in Deutschland, jetzt schon seit einiger Zeit, das ist doch nichts Neues. Ja, es gab den zwar schon, aber es gab keine deutschen Bücher dafür oder zumindest konnte man im deutschen Amazon-Shop keine deutschen Bücher kaufen und die, wo es in den USA gab, das war nicht von den großen Verlagen, sondern eben nur, ja, sag ich mal, relativ unbekannte ja, Bücher von alternativen Anbietern, die ja, die jetzt nicht wirklich interessant waren, muss man ganz klar sagen. Ja, also es waren auch nicht viele, es waren ein paar hundert Bücher maximal. Und man hat das eigentlich gemacht, um eben die amerikanischen Bücher auch in Deutschland anbieten zu können. Aber nicht alle. Da gibt es ja wegen der lizenzrechtlichen Geschichte jede Menge Probleme. Ach, wäre das schön, wenn es keine Lizenzen mehr gäbe. Naja. Okay, gut, aber es gibt sie nun mal und jetzt da dürfen auch deutsche Anbieter deutsche Bücher auf dem Kindle verlegen, anzeigen und ja, ob das Angebot an die Verlage da interessant ist, weiß ich nicht. Das Angebot darf nicht teurer sein als die günstigste Variante, die man als normales Druckwerk bekommt. Also zum Beispiel, wenn ein Taschenbuch und ein Hardcover und eine Special Edition besteht, dann darf das nur so viel kosten wie eben wie das Taschenbuch. Ja, finde ich sehr, sehr gut. Die Preise mindestens 99 US-Cent. Ja, das finde ich unfair. Warum mindestens 99 US-Cent? Finde ich blöde. Ja, in den USA gibt es sehr viele Titel sogar kostenlos. Ja, kostenlos. Also gehe ich mal davon aus, das wird es bei uns nie geben, weil bei uns kann man ja abzocken. Egal, gut, weiter geht's. Und das Ganze soll dann eben ein Einteil, 35% vom Listenpreis der verkauften E-Books sollen die Autoren und Verlage erhalten. Und dann habe ich dort beim Originalartikel von Heise in den Kommentaren ja einiges gelesen, ja. Wie kann man nur so die Autoren und die armen Verlage, ja, so arg schröpfen? Ja, das ist doch unmenschlich und stoppt E-Books und Boykott von E-Books, ja, das nutzt die Autoren aus. Und da kann ich nur ein paar Mal lachen. Lachen kann ich da nur, weil die Leute haben offenbar keine Ahnung, wie es im Buchhandel rund geht. Im normalen Druckbuchhandel, wohlgemerkt. Ja? Da sind die Gewinnspannen also nicht größer. Das ist klar. Die Autoren sehen nicht mehr Geld, oftmals sogar im Gegenteil. Die armen Verlage müssen dort zum Beispiel um ein Buch bei einigen großen Buchhändlern in Deutschland zu positionieren, extra in die Tasche greifen. Und das ist gar nicht so zu verachten, weil wer ein erfolgreiches Buch haben will, der muss im Buchhandel diese Bücher prominent platzieren. Das heißt, wenn man zum Beispiel in den Buchladen, in diese großen Ketten reinkommt, ja, da muss am Anfang dieses Buch stehen. Oder man verschwindet in der Bedeutigkeit, was ist das für ein Wort, weil eben, wenn man nicht schon bereits bekannt ist und bereits einen Namen hat, ja, dann muss das passieren. Natürlich, wenn man Rowling heißt, ja, und man bietet jetzt ein Zusatzband, die Hintergründe von Harry Potter an, ja, dann kann man das Ding auch in die letzte Ecke stellen, dann wird es trotzdem gekauft. Aber wenn man ein neuer, oder sagen wir mal, ein unbekannter Autor ist, ja, und hat ein gutes Buch geschrieben, dann müssen da die Verlage eben auch noch etliche 1.000 Euro zahlen, damit diese großen Buchketten das überhaupt so platzieren, dass es überhaupt eine Chance hat, auf dem Buchmarkt großartig Anklang zu finden. Das ist traurig, ja, und für daher sind die Angebote im Printbereich für die Autoren und die Verlage keinen Deut besser wie diese elektronischen Ausgaben. Denn man muss auch bedenken, dass da die Verlage weder Druckkosten noch Transportkosten haben, ja, und auch keine Serverkosten. Das übernimmt ja dann alles Amazon. Und von daher ist das alles okay. Was nicht okay ist, ich habe es früher schon mal angedeutet, finde ich, ist das DRM und das Format beim Kindle, bei Amazon. Da kann ich mich einfach nicht dazu durchringen. Bis jetzt, weil eben das ein total proprietäres File-Format ist, ein proprietäres Format an sich. Man kann auch keine anderen Formate, wie zum Beispiel EPUB mit DRM, wobei DRM ist ja schon schlimm genug, aber wenn man das funktioniert, man muss die Bücher bei Amazon kaufen oder sich eben freie Texte draufladen und die kann man auch größtenteils nur über den Umweg der über den Umweg der Konvertierungsseite von Amazon oder vom Kindle eben machen und so kommt das eben zustande, dass man noch nicht mal ein PDF-Datei draufladen kann, ohne dass man es zuerst auf den Amazon, auf den Kindle-Server schicken muss und dann wieder zurück von dort auf seinen Kindle übertragen. Und da kommt natürlich dann ganz klar auch noch das Problem des Datenschutzes hinzu, vor allem wenn man zum Beispiel legal gekaufte Bücher übertragen will, was so eigentlich auch gar nicht geht. Ja, man hat ja schließlich diese Bücher gekauft und da kann man die nicht einfach im Netz herumschicken, auch nicht zu einer Firma, im Gegenteil vielleicht sogar. Also ich bin da sehr, sehr skeptisch und ich würde das so auch nicht machen, da Sachen hin und her zu schicken zum Konvertieren. Und deswegen hoffe ich ja immer noch, dass der Nook bald rauskommt, der E-Book-Reader, der eben von Barnes & Noble in den USA herauskam. Und da kann man sich vielleicht ein bisschen mehr davon versprechen dann. Ja, der Nook funktioniert ja mit Android. Und das Android-Betriebssystem erfreut sich ja immer mehr Beliebtheit bei allen möglichen Handys und jetzt auch andere Geräten eben. Und auch der Mitbegründer von Apple, Steve Wozniak, Woz genannt, ja, kam da nicht vorbei und hat sich ein Android Nexus One geholt, das vielgepriesene Google Phone. Ja. Und er ist sehr, sehr zufrieden damit und hat es jetzt im Einsatz. Und das hat ja für einen riesen Trubel gesorgt, ja, bei den Apple-Fans. Die heilige Apple-Kirche, ja, war geschockt und versucht das jetzt noch so zu verdauen, dass Woz kein Anbeter, kein Apple-Fanboy ist, sondern tatsächlich auch sieht, dass es noch andere Produkte gibt, wo kein angebissener Apfel drauf ist. Es ist schon hart zu verkraften, dass er aber jetzt dann sogar behauptet hat, dass es sein liebstes Telefon ist. Das ist schon sehr, sehr hart. Allerdings waren dann gleich ein paar Apple-Seiten voll davon, ja, weil Woz hat auch gleich gesagt, dass er da in den Medien wohl auch ein bisschen missverstanden wurde, weil das heißt nicht, dass er keine iPhones mehr hat. Er hat mehrere iPhones, ja. Er hat aber jetzt auch ein Nexus One, damit ist er zufrieden. Ja. Er kauft sich aber halt auch Sachen, wenn sie rauskommen, zum Probieren und zum Testen. Ganz klar. Also ganz so schlimm war es dann eben für die iPhone-Anhänger doch nicht. Er hat seine iPhones nicht in den Mülleimer geworfen, ja, sondern er hat sich zusätzlich noch einen Android Nexus One geholt. Aber das kommt mir ja für die meisten, das ist schon schlimm genug, ja, weil so, was anderes als Apple, das fasse ich nicht an, das fasse ich nicht an, ne? Naja, die Apple-Kirche bröckelt, ja, und Google Docs bringt eine Online-Festplatte, um dem Ganzen noch einen zu verpassen, sozusagen. Ja. Was hat das mit Apple zu tun? Nix. Apple ist ja im Prinzip gescheitert mit seinen Avancen, mit der Cloud, ja, will ich ganz klar sagen, Mobile Me und so weiter, das ist alles gescheitert. Erkläre ich zumindest mal als gescheitert. Ja. Und nun probiert Google so ein bisschen was in der Richtung. Es ist nicht wirklich jetzt weltbewegend, das muss man auch sagen. Ja. Also, es ist jetzt nicht so, dass da jetzt alles, das ganze Internet auseinandergeworfen wird. Ja, aber immerhin bieten sie jetzt ein Gigabyte Speicher an, um Files aller Art hochzuladen. Das ging ja vorher bei Google Docs nicht. Da konnte man nur entsprechende PDF-Dateien, zum Beispiel oder Doc-Dateien und so weiter hochladen. Ja, und jetzt bietet eben Google diese Funktion als ja, so wie eine virtuelle Festplatte, kann man sagen, an. Ja, erweiterbar soll das Ganze sein, dann durch Zukauf von Webspace. Und ja, wie das doch genau aussehen wird, ja, das ist noch nicht ganz klar. Angeblich soll es hier 25 US-Cent pro Gigabyte zusätzlichem Storage Space geben, ja, Speicherplatz. Aber ob das jetzt wirklich offiziell ist, weiß ich jetzt noch nicht. Mein Google Docs-Account ist leider noch gar nicht umgestellt worden. Also ich weiß jetzt noch gar nicht, ob und wie viel ich da noch Platz habe und wie das mit den Files holen funktioniert. Aber andere hier haben das gemacht. Lifehacker ist ein guter Bericht zum Beispiel drin. Die Größe darf für eine Datei nicht mehr als 250 Megabyte sein. Ja, auch da gibt es halt auch noch eine Einschränkung. Und wie gesagt, es können auch andere Dateien sein, also auch zum Beispiel gezippte Dateien, Musikdateien und andere Sachen. Leider ist halt ein Gigabyte am Anfang doch ein bisschen wenig, so dass zum Beispiel es nicht in Frage kommt, dass ich die Ogg-Files vom Podcast generell dort ablege, weil das wäre dann doch relativ schnell voll. Aber warum auch? Ich habe ja Posterous und Posterous hat auch jetzt hier wieder ein bisschen aufgerüstet. Ja. Allerdings bieten die auch nur 1 Gigabyte grundsätzlich an. Doch, sie schreiben bei Posterous, dass man Speicherplatz ja, einfach so bekommen kann. So nur eine Mail schreiben und dann kriegt man da mehr. Ja. Oh, das ist jetzt schon ganz gut dann. Auch da bin ich jetzt noch nicht an das Limit gekommen, zum Glück. Aber im Moment werden ja die Ogg-Dateien hier auf Posterous eben hochgeladen, sofern die unter 25 Megabyte sind. Denn das ist momentan das Maximum. Und Posterous soll auch angeblich daran arbeiten, dass man ein bisschen mehr hochladen kann. Ja, und damit komme ich dann auch mal zum letzten Thema. Ja. Ist zwar jetzt nicht ganz so aktuell, aber ich habe Diskussionen aufgeschnappt, weil mich das momentan in letzter Zeit persönlich ein bisschen interessiert. Wenn ja, kann man einen Schluck Grüntee trinken. Ach, so jetzt, Mann. Ja, mein Hals, ja, ich kann jetzt ja, so lange reden, ohne mal was zu trinken. und zwar ist das Thema Ogg und FLAC, Ogg Vorbis und FLAC-Dateien. FLAC ist ja die unkomprimierte Variante, sage ich mal. Ja, also Ogg FLAC ist eben lossless und Ogg Vorbis ist da. Wobei Ogg FLAC, ja, jetzt werden wahrscheinlich sich einige wieder aufregen. Ja, das ist, kann man nicht so sagen, Ogg FLAC. Ja, aber FLAC gehört, oder sagen wir mal, ist ein Ogg-Format, ja, aber eben nicht Vorbis, sondern eben ein anderes, nämlich dieses Lossless Audio, Lossless Audio Codec, ja. Lossless, das ist ja schon ein neuer Begriff geprägt, Lossless, ja. Ja, und ich bin also jetzt dazu übergegangen, wenn ich CDs kaufe und ich übertrage die auf den Computer, dass ich dann eben FLAC-Format benutze. Und wenn ich dann diese Dateien auf einen mobilen Player machen will, wie zum Beispiel meinem Android G1, mit dem ich auch Musik höre unterwegs, dann kodiere ich das Ganze in Ogg. Die Qualität, ich habe es glaube ich auch schon mal gesagt und das weiß man mittlerweile ja auch, dass die Qualität von Ogg wesentlich höher ist als die von MP3. Wer das mal ausprobieren will, der kann 64 Kilobyte oder Kilobit Ogg Vorbis File sich mal anhören und im Vergleich dazu ein 64 Kilobit MP3 File und da wird er die Unterschiede sofort hören. Selbst mit einer nicht ganz so guten Anlage kann man die Unterschiede hören. Und das ist auch der Grund, warum hier jetzt zum Beispiel zusätzlich dieser Podcast als Ogg-Vorbis-Datei in 64 Kilobit angeboten wird. Dann werden sich manche wundern, ja, wieso habe ich ein MP3 mit 128 und Ogg-Vorbis nur mit 64 Kilobit? Tue ich etwa Ogg-Vorbis doch stiefmütterlich behandeln? Nein, denn die Qualität ist mindestens genauso gut wie ein 128 Kilobit MP3. Aber die Dateigröße bei 64 Kilobit Ogg Vorbis ist natürlich viel, viel, viel kleiner. Ja. Kommt also bei so einer Stunde Podcast etwa ja, so um die 25 bis 28 Megabyte. Und das ist perfekt natürlich für unterwegs auch mitzunehmen. Das heißt, Leute, die sich den Podcast vielleicht auf dem Handy anhören, ja, oh, eben auf dem iPhone oder auf dem Android G1 oder andere Android-Handys und das unterwegs runterladen, das sind Bytes wichtig. Ja, also jedes Megabyte ist da wirklich sehr, sehr, sehr wichtig, denn man hat ja einen sogenannten Gap bei fast allen Verträgen und bei mir ist es zum Beispiel 300 Megabyte. Und da ist also jedes Megabyte wichtig, dass ich spare. Ja. Und auch halt, wenn man zum Beispiel eine langsame Anbindung hat. Man geht immer so schön davon aus, dass jeder, ja, 16 Megabit Leitung, ja, also kein Problem, ja. Und einer von mir wohnt auf dem Land und der hat gerade mal mit Ach und Krach nach langer Zeit eine 1 Megabit DSL-Leitung bekommen. Ja, und das macht es schon bemerkbar, ja. Da klickt er nicht drauf, und das ist bei ihm auf der Platte, ja. Wenn so eine Datei 50 Megabyte groß ist, das dauert dann eben ein bisschen. Und ja, das ist eben eine traurige Sache, aber auch diese Leute wollen vielleicht dann den Podcast hören, deswegen 64 Kilobit, wenn es eben von der Qualität keine Unterschiede gibt. Aber warum soll man dann eben das unbedingt größer machen? Es ist ja auch nur ein Audio-Podcast, wird ja keine Musik gespielt. Ja. Das ist also deswegen besser. Und da merkt man auch die Vorteile. Nicht nur, dass die Dateigröße dann eben kleiner ist bei gleichbleibender Qualität. Na, umgekehrt ist natürlich so, ein 128 Kilobit ORG-Warp-File ist so viel besser als ein 128 Kilobit MP3. Ja, das ist also unwahrscheinlich. Da ist unwahrscheinlich viel Unterschied dazwischen. Ja. Und auch der AAC-Codec, ja, ist in etwa auf dem Niveau von Ogg-Vorbis, aber keinesfalls irgendwie besser als Ogg. Und Ogg ist ein patentfreies Format, nicht belastet mit Patenten, ist als Source Code auch erhältlich. Und das ist ein wichtiger Punkt, ja, ein freies Format. Ja, ebenso eben dieses FLAC-Format. Und bei FLAC ist es eben so, dass das lossless, wie ich schon gesagt habe, ist. Und das bedeutet, dass man die Dateien zum Beispiel von einer CD in gleicher Qualität rippen kann. Ja. Und da hat man keinen Qualitätsverlust. Auch das ist eine tolle Geschichte. Es gibt ja verschiedene Lossless Codecs. Auch Apple hat das sein Apple Lossless Codec, das natürlich wieder proprietär ist und deswegen unmöglich für mich. WAF ist zu groß. Ja, WAF arbeitet ohne Komprimierung und das geht nicht. Und dann sagt man, hör, Moment, aber dann ist ja WAF besser als FLAC. Nein, absolut nicht. FLAC komprimiert zwar, aber Lossless. Das heißt, wenn es wieder dekodiert wird, ist es genau die gleiche Qualität. Man kann das zum Beispiel so sehen wie mit einer ZIP-Datei. Ja? Wenn man eine ZIP-Datei hat und du die wieder, dann ist die wesentlich kleiner als zum Beispiel die Exe-Datei. Wenn man das entzippt, ja, dann hat man diese gleiche Exe-Datei. Kein einziges Byte ist anders. Und das bedeutet im Musikbereich eben, dass absolut kein Unterschied besteht zwischen der FLAC-Qualität, ja, zwischen einem Lossless-Codec allgemein und dem Ausgangsmaterial. Das muss man immer dazu sagen. Also jetzt nicht hingehen, ich habe das leider schon so oft gesehen, nicht hingehen und seine MP3s, ja, jetzt in Ogg konvertieren oder gar in FLAC und dann meint man hätte die super Top-Qualität. Das bringt überhaupt nichts, ja. Das ist schon komprimiert und wenn es nochmal komprimiert wird, dann kann es nur schlechter werden. Also etwas in Ogg zu konvertieren und dann denken, es sei besser als das Ausgangsmaterial, das geht nicht. Ist vollkommen unmöglich, ja. Auch wenn man es FLAC konvertiert, dann ist es zwar nicht schlechter, weil es ja lossless ist, aber genauso wie der Ausgangspunkt. Also genauso wie zum Beispiel das MP3. Da braucht man schon eine bessere Quelle, ja, um das dann eben auch tatsächlich besser zu machen. Wenn etwas mal in MP3, in dem schlechten MP3 konvertiert ist, dann kann nichts auf der Welt dieses MP3 wieder besser machen, zumindest nicht real besser. Ja. Da muss man schon gleich mit den richtigen Formaten anfangen, gleich ins richtige Format konvertieren. Und deswegen konvertiere ich zu Archivzwecken, weil ich eben alles auf meinem Rechner haben will, in FLAC. Ja, und von dort aus kann ich dann, wenn ich das eben auf einen MP3-Player bringen will, in MP3 konvertieren oder eben auf meinen Player in Ogg. Ja, warum will ich noch in MP3 konvertieren? Es könnte ja zum Beispiel noch Geräte geben, die eben nicht funktionieren, beispielsweise ich hab noch einen Player, das ist zum Beispiel nur MP3. Wenn ich den benutzen will, ja, dann muss ich das halt in MP3 konvertieren. Mache ich aber zurzeit überhaupt nicht, weil ich im Moment ja, wie gesagt, nur mein Handy benutze. Ja. Oder wenn man zum Beispiel eine Streaming-Anlage daheim hat, die eben kein OGG verarbeiten kann. Gibt es auch noch? Ja, leider, es gibt es. Aber zum Beispiel die Logitech Squeezebox kommt auch mit OGG-Dateien wunderbar zurecht und kann, dann kann man eben auch die volle Qualität ausschöpfen, ohne dass man es eben, ja, sag ich mal, bereut dann, dass man ein MP3-Format gewählt hat. Übrigens kann diese Squeezebox sogar FLAC streamen, also braucht man da überhaupt gar nichts mehr zu konvertieren, wenn man die Ausgangsdateien in FLAC hat. Warum soll man noch konvertieren, wenn man einen mobilen Player hat von FLAC auf OGG? Ja klar, die Größe. Ja, nicht jeder mobile Player hat eine riesen Festplatte drin, ja, sondern eben auch zum Beispiel Speicherkarten. Und da FLAC ja zwar komprimiert, also im Gegensatz zu WAV, aber Entschuldigung, die Dateien sind immer noch riesig groß, ja, im Vergleich zu den zu der OGG-Variante. Also so eine CD kann schon mal 500, 400 bis 500 MB haben, je nach Inhalt. Ja. Und die dann mitzunehmen, ja, dann hat man gleich ein halbes Gigabyte weg für ein Album. Das ist natürlich auf mobilen Playern immer ganz so gut. Und deswegen konvertiert man das lieber, Entschuldigung, auf OGG. Und dann kann man im mobilen Player das eben ohne Probleme auch größere oder mehr Alben dann mitnehmen. Mehr Alben dann mitnehmen. Mehr Albums. Oh, ja. Mehr Alben dann mitnehmen. Ja, so sieht das also aus. Und deswegen OGG, das favorisierte Format. Ja. Und wie gesagt, ich habe schon gesagt, es ist frei, das OGG-Format. Und das bedeutet eben auch, dass keiner Lizenzen irgendwie zahlen muss an irgendeine Firma, zum Beispiel zum Kodieren oder Entkodieren. Und das bedeutet auch, dass man das legal auch nutzen kann, ohne Angst haben zu müssen. Was es nicht bedeutet, ist, dass alles, was in OGG konvertiert ist, legal ist. Ich habe es tatsächlich gelesen, eine Frage in so einem Forum. Ich hab echt einen Kopf geschüttelt, ich konnte es gar nicht ahnen, aber da hat tatsächlich einer gemeint: Ja, wenn es jetzt in OGG konvertiert ist und nicht in MP3, dann ist es ja immer legal, auch wenn es Chartmusik ist oder so. Es ja, ist natürlich nicht so. Der Inhalt ist ja von einem File-Format komplett zu trennen. OGG ist zwar ein freies File-Format, das heißt ja nicht, dass die Musik, also der Inhalt, frei ist. Ja. Allerdings gibt es nur wenige Musikshops, die OGG-Format anbieten. Ja. Allerdings Jamendo.com, da werde ich auch nächste Woche noch was drüber sagen, denn Jamendo ist ein bisschen in Bedrängnis. Aber Jamendo bietet zum Beispiel sowas an. Magna Tunes heißen die, glaube ich, bieten das an. Was ist es das? Ja, genau. Magna Tunes.com und die bieten auch zum Kauf eben dieses OGG-Format an. Auch FLAC-Format wird da angeboten. Also wer qualitativ gute Sachen haben will, aber schnelle Verbindung, der kann das auch benutzen. Ja, OGG-Vorbis ist von der xiv.org Foundation. Ja, und die haben übrigens auch einen Videocodec im Programm und das ist der OGG-Theora. Dieser ist übrigens standardmäßig auch eingebaut bei Firefox. Übrigens mit Firefox kann man auch normale OGG-Musikdateien ohne Plugins, ohne Flash, ohne alles einfach so abspielen. Das ist da drin eingebaut, genau wie eben OGG-Theora Videos ohne Flash einfach so direkt im Firefox abzuspielen. Eine schöne Geschichte, dieses freie Videoformat. Auch das ist bei mir ein Format, das ich favorisiere. Leider ist mein Recorder von Hapag, ich habe es richtig ausgesprochen, ja, Hapag, der HD-PVR, ist leider nicht in der Lage, OGG-Theora direkt zu schreiben, sondern nur diese komischen M2TS-Streams. Schade, schade, schade. Aber nun denn, alles andere wird bei mir in OGG-Vorbis, nein, in OGG-Theora kodiert. Ja. Ja, Also, jetzt habe ich hier die richtig groß die Werbetrommel noch gerührt für Ock. Keine Angst, ich werde dafür nicht bezahlt und es wäre auch sinnlos, denn Ock Vorbis ist vollkommen kostenlos, genau wie Ock Theora vollkommen kostenlos ist und Flag ist vollkommen kostenlos, kann man runterladen für jedes System. Die meisten Player, Musikplayer haben schon eingebaut, wenn das nicht standardmäßig eingebaut ist, ein Musikplayer klein löschen, ja, fertig, tschüss, dann ist da taugt da nichts. Ja, ich bin da knallhart. Ja, aber man kann es fast überall nachrüsten als Plugin und ja, das ist eine feine Sache, aber wie gesagt, da ist kein kommerzielles Interesse dahinter, weder von Xif noch von mir. Und hört es euch mal an, schaut es euch einfach mal an, die Ergebnisse sind sehr, sehr gut. Und ja, Fleck ist sowieso über alle Kritik erhaben im Prinzip. Ja, ja. Und ich würde sagen, jetzt habe ich schon wieder 41 Minuten rum hier, ne? Das bedeutet, wir sind am Ende. Leider war halt niemand im Chat. Kann also hier keine Fragen, keine weiteren mehr beantworten. Recht schade. Leider hat es heute mit dem Besuch von jemand da zum Thema Netzpolitik nicht geklappt. Sehr, sehr schade. Vielleicht klappt es ja nächste Woche. Und ich darf mich jetzt verabschieden von euch. Habt eine schöne Woche, bleibt gesund, halt die Ohren steif. Und ich hab's schon wieder vergessen. Ja. Mein wunderschönes Outro habe ich komplett vergessen. Kann doch gar nicht sein, was hab ich denn nur? Also, bis nächste Woche dann. Tschüss.